Deutschlandfunk. Corso. Ist das noch Rock oder ist es schon Musical? Who Needs the Young Meatloaf aus seinem morgen erscheinenden 13. Album Braver Than We Are, dessen Stücke erstmals seit Jahrzehnten alle wieder von Jim Steinman stammen, dem Komponisten des ebenso theatralischen Meilensteins Bat Out of Hell. Auf dem gemalten Cover sieht man jetzt die beiden von hinten dastehen, Meatloaf mit einem geheimnisvoll leuchtenden Koffer, Steinman mit Fransenlederjacke und E-Gitarre und auf sie zu donnert von orangenem Rauch umwölkt eine bewaffnete Biker-Gang aus Gruselskeletten. Der Mann trägt also auch mit 68 noch dick auf. Letzte Woche traf ich ihn zum Corso-Gespräch. Meatloaf. The first song is called Who Needs the Young. Meatloaf, Ihr Album beginnt mit Who Needs the Young? Wer braucht schon die Jugend? Geschrieben hat den Song Jim Steinman mit 19, aber wenn Sie ihn nun 50 Jahre später singen, ist das natürlich eine andere Ansage. Wie ist sie zu verstehen? I just take Jimmy's songs and I put a character to them and interpret them. Ich nehme Jimmys Songs und erfinde Charaktere dafür. Diesen Song hat er damals als ziemlich zorniger 19-Jähriger geschrieben. Da war die Rolle leicht zu entwickeln. Ich habe ihn mir auf einem College-Campus vorgestellt. Warum der Junge so wütend ist, werde ich Ihnen nicht verraten. Ich weiß es. I put him on a college campus and he was just angry. I'll never tell you why he was angry. I know why. Musikalisch klingt der Song mindestens genauso nach Kurt Weill wie nach Rock'n'Roll. Ist das auch ein Statement gleich zu Beginn des Albums? Yes, absolutely. Auf jeden Fall. Da fangen wir mit einem Southern Blues Riff an und wechseln dann in diesen Kabarett Dreivierteltakt. Dadurch wirkt der Zorn des Helden umso dramatischer. That much heavier. Den meisten Rocksängern dürfte es seit jeher darum gehen, sich selbst auszudrücken. Sie dagegen haben sich immer eher als Darsteller empfunden, oder? Wissen Sie, das ist Unsinn. Genauso könnten Sie sagen, dass Marlon Brando in Endstation Sehnsucht nicht wahrhaftig war oder De Niro in Taxi Driver. Als könnte man nicht sich selbst ausdrücken, nur weil man die Songs nicht selbst schreibt. Wenn ich für einen Song eine Figur erschaffe, dann ist das echt, solange ich die Wahrheit dieser Figur vermittle und ganz in diesem Moment bin. Manchmal hört man einen Schauspieler im Fernsehen sagen, oh, in diesem Film kann ich mich gar nicht ertragen. Dann heißt das, er hat sich selbst gespielt. Ich kann mir jeden meiner Filme problemlos anschauen, weil ich selbst da gar nicht vorkomme. Und doch ist es die Wahrheit. Steckt in Ihrer Musik auch Ironie? Natürlich, da ist viel Humor drin. Jim Steinman sagt, du musst over the top, über die Grenze gehen, sonst siehst du nie, was auf der anderen Seite ist. Sie verkörpern das alles trotzdem mit großer Ernsthaftigkeit. Klar, wenn man es nicht als wahr und ernst angeht, nehmen es auch die Leute nicht ernst. Dann wird es Comedy. Der Junge in Bat Out of Hell singt, ich sterbe am Grund einer Grube in der grellen Sonne und will, dass das Mädchen mit ihm geht. Ich meine, das ist doch dämlich. Trotzdem darf ich das auf der Bühne nicht zeigen, sondern ich muss ganz in seiner Wahrheit bleiben. Es muss echt und eindringlich sein, auch wenn in Wirklichkeit niemand so etwas sagen würde. Wenn nun jemand sagen würde, ihr Genre mit der ganzen überzeichneten Theatralik, das ist Trash. Würden Sie sagen, stimmt, das ist ja der Spaß dran? Oder würden Sie sagen, der hat es nicht kapiert? Ich würde sagen, er versteht es nicht und probiert es noch nicht mal. Er ist zu faul. Ich meine, Sie sind heute geradezu eine Ikone, aber war es bis dahin ein ständiger Kampf darum, ernst genommen zu werden? Das ist es heute noch genauso. Was erleben Sie oder bekommen Sie zu hören, dass Sie das denken? Das weiß ich einfach. Es ist ja schon wieder interessant, dass Leute bei diesem Album mosern. Wieso singt er denn so tief? Denk doch mal nach. Wenn ich zwei Sängerinnen habe, die in diesem Song beide sehr hoch singen, wo soll ich hin? Da nehme ich doch nicht auch die hohe Oktave, das wäre doch dumm. Ach, und sie verstehen einfach nichts von Dramatik. Aber von allen Musikern sind die Sänger ja schon am verletzlichsten, was Krankheit und eben auch das Älterwerden betrifft. Finden Sie das belastend, immer in Form bleiben zu müssen? No, I just Nein, es ist nur so. Die Leute besitzen alle eine Platte und denken, man wäre Peter Pan und würde nicht altern. Sie kommen ins Konzert und wenn man dann nicht mehr der Typ von 1979 ist, gefällt sie ihnen nicht. Aber ich kann nichts dagegen tun und die Leute auch nicht. Trotzdem gehe ich in meinem Alter auf die Bühne und es gibt 20-Jährige, die nicht mit mir mithalten können. Some in the 20s couldn't keep up with me. What are your favorite? Welche Bühnenerlebnisse sind es denn, die Sie weitermachen lassen? Sie können sich ja zur Ruhe setzen. Sie haben auch schon laut darüber nachgedacht. Aber noch gefällt es Ihnen offenbar. Wenn es eine gute Show ist, dann ja. Wenn ich aus der Rolle falle oder heiser bin oder etwas nicht hinkriege, was ich im Kopf habe, dann nicht. Merkt das Publikum das? Weiß ich nicht, aber ich merke es. Wir haben uns ja schon Sorgen gemacht, als Sie im Juni auf der Bühne zusammengeklappt sind. Ach Gott, was darum für ein Wirbel gemacht wurde. Ich war halt trotz Grippe auf die Bühne gegangen. Die Medien haben dann viel mehr darüber geredet als ich. Mir hat nichts gefehlt. Ich hatte Grippe, ich war dehydriert, das war alles. That's good to know. Auf dem Cover Ihres Albums stehen Sie und Jim Steinman vor den Reitern der Apokalypse auf Ihren fliegenden Motorrädern. Haben Sie beide sich immer so gesehen? Genau so. Das ist eine Szene in Alfred Hitchcocks Der unsichtbare Dritte nachempfunden, in der Cary Grant von diesem Propellerflugzeug gejagt wird. Die vier Reiter stehen für die Musikbranche, für die Leute, gegen die wir die ganze Zeit kämpfen mussten. Und zwar, wie der Albumtitel sagt, braver than we are. Jimmy und ich mussten immer tapferer sein, als wir wirklich waren. Jimmy and I have always been braver than we really are, to go fight them. An was für Reaktionen denken Sie da? Well, Bad Out of Hell, Rolling Stone gave us minus one star. Naja, Bad Out of Hell bekam damals vom Rolling Stone minus einen Stern. Beim neuen Album können wir uns allerdings nicht beklagen. So gute Kritiken hatten wir noch nie. Haben Sie einen Lieblingssong darauf, auf den Sie besonders stolz sind? Also die ersten drei Songs liebe ich besonders. Und ich muss Train of Love erwähnen, weil da jeder denken wird, es gehe um einen Typen, der ein Mädchen kriegen will. Aber es ist ein 19-Jähriger auf der Suche nach sich selbst. Ich klopfe an deine Tür und an dein Fenster, antworte doch. Und die letzte Zeile lautet, ich weiß gar nicht, wer ich bin. And the last line of the record is, I don't even know who I am. Sie scheinen ja einen inneren 19-Jährigen zu haben, auf den Sie immer zurückgreifen können. Nein, überhaupt nicht. Es war harte Arbeit, diesen Typen zu finden. Aber könnte man nicht auch mal was aus der Sicht eines 40, 50, 60-Jährigen singen? Oder funktioniert das im Rock'n'Roll nicht? Ja, aber das ist nicht, was ich zu tun habe. Wenn Sie über das wollen, dann lasst es über das sein. Das wird Ihre Wahrheit sein. Das ginge schon. Ich habe mich nur anders entschieden. Sie können die Songs ja so hören. Das ist dann Ihre Wahrheit. Für mich war es ein 19-Jähriger. Ich rede darüber nicht so viel. Ich weiß auch nicht, was Jimmy sich gedacht hat, als er den Song schrieb oder was sein Antrieb war. Und umgekehrt stellt er meine Charaktere nie in Frage. Wir sprechen nie darüber, warum wir etwas so oder so machen. So, we never discuss artistically why we're doing something. Sie sind mit dieser theatralischen Rockmusik ja ziemlich einzigartig. So etwas macht heute niemand mehr, oder? Nobody ever did that. Jim and I came from theater. So etwas hat überhaupt nie jemand gemacht. Jim und ich kamen eben vom Theater. Aber ich nenne es nicht Oper oder Theater. Es ist Rock'n'Roll. Wir könnten uns in den nächsten 12 Tagen 12 Rockbands anschauen und ich könnte Ihnen zeigen, wie die alle der Wahrheit ihrer Songs nie auch nur nahe kommen. Die singen nur Wörter. Aber es geht immer um die Wahrheit, egal in welchem künstlerischen Bereich. Es geht um den Augenblick. Das ist mein Job. Und hat es auf dem neuen Album gut geklappt? Es ist unser Bestes. Morgen erscheint's. Braver Than We Are. Und selbst die Fans, die Meatloafs qualitative Einschätzung nicht ganz teilen, werden ihm im kommenden Februar vielleicht gern nochmal die alten Knaller singen sehen. Da gastiert Meatloaf in den großen Arenen von Oberhausen, Erfurt, Stuttgart, Berlin, München und Hamburg.